bit more. Seven is fun. Thank you.

seems to truly be sailing into the unknown. We'll be right back.

We'll be right back. Wiese, irgendwo auf dieser Erde. Aber in dieser Wiese verbirgt sich eine andere Welt, groß wie ein Planet. Wilde Gräser werden zum undurchdringlichen Dschungel. Steine wachsen zu Bergen an. Und selbst das kleinste Wasserloch verwandelt sich in einen Ozean. Der Lauf der Zeit erhält andere Dimensionen. Eine Stunde wird zu einem Tag, ein Tag zu einer Jahreszeit. Und eine Jahreszeit dauert so lang wie ein Leben.